fühlst du dich zu alt für diese Welt? Hast du das Gefühl, dass du nichts mehr zählst? Deine Knochen tun dir weh, Tag für Tag, und du kommst morgens nicht mehr in Fahrt. Deine Bewegungen tun dir weh. Dir zittern die Hände und das ist nicht okay. Jeder Tag bringt was Neues in dir Schmerzen, und du fühlst ab und zu ein Stechen am Herzen. Ist so alt, wie man sich fühlt. Ganz egal, was die anderen sagen. Steht zu allem, was du tust. Und hör auf, um Erlaubnis zu fragen. Du hast in deinem Leben schon vieles erreicht und blickst voller Stolz auf die ganzen Jahre. Nein, du bist nicht zu alt. Du bist nicht zu alt. Nein, du bist nicht zu alt. Kommst du nicht mehr mit? Was sie auch machen, es ist alles Mist. Du hast deine Meinung, darauf bist du stolz. Du glaubst, alle Jüngeren sind dumm wie ein Stück Holz. Doch auch sie leben täglich ihr Leben. Denn auch sie kämpfen täglich mit Problemen. Verurteile keinen, der mit seiner Zeit geht. Es ist nur wichtig, dass du zu ihnen stehst. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Ganz egal, was die anderen sagen. Steht zu allem, was du tust. Und hör auf, um Erlaubnis zu fragen. Du hast in deinem Leben schon vieles erreicht und blickst voller Stolz auf die ganzen Jahre. Nein, du bist nicht zu alt. Du bist nicht zu alt. Nein, du bist nicht zu alt. Tun dir weh. Dir zittern die Hände und das ist.